Ich wau, wei, war noch klein Johann, tun was de Welt rot. Wei saten ob en Stein, Johann, weit noch bei Bürmanns Lot. Dar boven seilde still de Mann, wei sachen hu die lieb. Wei keken nar de Himmel hoch, en nar de Slot so tief. Weit genoch hu still het was Johann, kein Blatt ruhrde an de Bo. So ist dat nü nit mehr, Johann, allein mar innen drum. Noch hör ich hu de Herder song, allein dar ob de Hei. Dat was ein Wanderlied, Johann, hu lang ist dat vorbei? So vag als ich te Drömen sit, dar in de Einsamheit, fühl ich auch die Entrührung wehr, als in die aue Zeit. Dann drei ich mich so hastig um, en keek dann um mich hin. Doch alles, wat ich sieh, Johann, dat is, ich sta allein.